Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Hallo und herzlich willkommen zum System Matters und ausgespielt Jahresrückblick für das Jahr 2011. Wir sind etwas spät dran, nämlich im Jahr 2012 schon, aber nichtsdestotrotz war ein ereignisreiches Jahr. Wir wollen das nicht einfach so vergehen lassen, ohne was gesagt zu haben. Also es ist nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Ausblick, ein Rückausblick. Blick, was wollen wir? Genau. Eine Jahreswechsel-Episode. Es hat auch Tradition, auch im letzten Jahr waren wir erst im Januar online und ich glaube auch im Jahr davor, aber das macht man nichts. Na, man muss ja auch auf das ganze Jahr zurückblicken. Ja, richtig. Das heißt, genau. Bis zum 31.12. inklusive. Genau, wer weiß, was da noch alles passiert. Wollen wir uns bei dem halben Hörer, der unsere Podcasts noch nie gehört hat, kurz vorstellen? Wäre vielleicht angemessen. Also ich bin der Jens. Ja. Ah, oh, moin, ich bin der Ron. Ich bin Sandra. Ich bin der Roland. Ich bin Daniel und Patrick und Matthias hatten leider keine Zeit. Ich glaube, das ist der erste Jahresrückblick, wo es ausgespielt mal komplett schafft, ne? Mit gesamter Besatzung. Waren wir nicht beim ersten stimmt. auch komplett da? Oh, weiß ich nicht mehr. Da war ich noch nicht im Team. Das kann sein, aber ich glaube, da war auch, da konnte, glaube ich, der Matthias oder der Patrick nicht. Ja, stimmt, da war die nur zu zweit. Genau, ja, diesmal muss ich alleine die Stellung halten. Aber das wird mir gelingen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Wir sind da auch zuversichtlich. Ja, ja. Okay. Sollte machbar. Wollen wir gleich loslegen? Wir haben das Ganze in ein paar Rubriken unterteilt und jetzt stellt sich die Frage, mit welcher Rubrik wir anfangen wollen. Ron hatte da doch eben wir machen schon eine einfach Reihenfolge. Von oben nach unten. Ja, aber das wissen unsere Hörer genau. nicht. Ja, wenn wir uns an die Reihenfolge halten, ist doch aber alles okay. Ja, das ist ja auch nur für uns, aber für unsere Hörer vielleicht schon mal als kleine Vorschau, was ihr gleich hören könnt. Wir reden über Bücher, Comics, Filme, TV, Serien, Rollenspiele, Brettspiele, Computerspiele und anderes. Okay. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ja, was habt ihr denn 2011 gelesen? Ja, wer will anfangen eigentlich irgendwie? Machen wir das irgendwie als Redest alphabetisch? Nein, lasst uns das anders machen. Haben wir hier einen Online-Würfel mit drin bei Skype? Also ich habe keinen. Also immer dann, wenn ich irgendein Rollenspiel aus Skype gemacht habe, habe ich immer auf einen Internet-Würfelservice irgendwie ausgewichen. Also bei Metstübchen gab es immer einen ganz netten. Ach, wir haben ja Vertrauen zueinander. Jeder würfelt einfach blind, oder? Jetzt habe ich gerade keinen Würfel. Ja, aber womit denn? Da müsste ich auch erstmal einen Würfel holen. Ach komm, er gibt einfach Online-Würfel ein oder sowas bei Google. Das klappt doch. Stimmt. Ja, aber womit denn? Ja, das legen wir dann noch fest. Ja, genau. Ich habe so eine Würfel... Gedöns, da muss man dann aber sagen, was für ein W man haben will. Würfelsimulator. Ja, dann machen wir ein W20 oder so. Gut, dann nehme ich ein W20. Soll ich schon mal würfeln? 12. 4. Moment! 16. Ja, dann fange ich wohl an, ne? 18. Wieso? Wir haben doch bei D&D gewürfelt, dann so. Zählen die hohen Werte. Na, dann höre ich wohl auf. Okay, 18 war das Höchste, dann fängt Ron an, ne? Ach verdammt, warum sage ich das überhaupt? Dein Buch 2011. Mein Buch 2011 ist eigentlich ein zweiter Teil eines Buches, das schon 2010 erschienen ist. Ich habe beide Bücher aber auch erst letztes Jahr gelesen, nämlich die Bücher Demon und Darknet von Daniel Suarez. Das Ganze ist beinahe Science Fiction, möchte man sagen. Eigentlich fängt das Ganze als eine Art Thriller an. Es geht nämlich darum, dass es einen Mord gegeben hat, okay? Klassischer Tatort-Szenario. Nur, dass bei diesen Mordermittlungen so Stück für Stück herauskommt, dass dieser Mord offensichtlich zwar geplant war, aber die Planung des Mordes von jemandem stattgefunden haben, der mittlerweile tot ist. Der hat im Internet einen Suchalgorithmus programmiert, der darauf getriggert ist, dass sobald sein Tod in der Presse erscheint, dieser Dämon loslegt und eben diese Person oder diese Personen umbringt. Jetzt ist natürlich die interessante ethische Frage, kann man so jemanden überhaupt noch bestrafen? Naja, gut, klar, eben nicht, er ist halt tot. Was macht man dagegen und was hat das Ganze für einen Sinn? Es ist, glaube ich, irgendwie eine der interessantesten Lektüren für alle Leute, die mit dem Internet zu tun haben, denn alle Techniken und Technologien, die da drin beschrieben werden, sind durchaus sehr realistisch, auch durchaus heute bereits in vielen Bereichen abbildbar und realisierbar. Und das Buch hat mich durchaus sehr beeindruckt. Oder die beiden Bücher, die wirklich aufeinander aufbauen. Sehr viel mehr will ich nicht unbedingt sagen, um nicht zu spoilern. Ich fand sie auf jeden Fall lohnenswert. Okay, kennt das sonst jemand? Nö. Gibt's das auch auf Deutsch? Ja. Tatsächlich heißt der zweite Teil auch im Deutschen nicht Darknet, sondern, also im englischen Original heißt er nicht Darknet, sondern im englischen Original heißt er Freedom mit einem Trademark-Zeichen. Ja. Was genau ist denn jetzt der fantastische Aspekt da drin? Also auch auf die Gefahr hin, dass du da vielleicht spoilern musst, aber so wirkt es ja jetzt erstmal noch ein Thriller, noch ein Also es fängt tatsächlich als Thriller an. Es nimmt nachher eine sehr Science-Fiction-ähnliche Wendung, denn es ist ja letztendlich ein Kampf, den man aufnimmt gegen diesen Dämon oder die Dämonen, die im Internet existieren, auf vielen Systemen unterwegs sind. Es ist tatsächlich ein sehr realistisch, also es ist, die Technik, die da drin beschrieben wird, ist die Technik von, nicht von übermorgen, sondern von morgen, also zwei Wochen oder so. Weil es klang erst so, als wenn die Leute, die den Mord dann ausführen, tatsächlich Leute sind. Das war mir jetzt so erstmal nicht klar, dass das dann irgendwas KI-mäßiges ist oder so. Naja, die Sache ist, dieser Computerprogrammierer, der das Ganze ausgelöst hat, hat einen Plan, den er damit verfolgt. Dieser Plan ist weit komplexer, als man am Anfang annimmt, nur auf diesen Morden basierend. Die Bücher werden zwischenzeitlich sehr actionreich. Man kann sich wirklich vorstellen, wenn die Sachen wirklich verfilmt werden, wird das teilweise ein richtig schönes Metzel-Action-Drama, was an Sequenzen durchaus in Richtung Transformers gehen könnte manchmal. Gleichzeitig ist das Faszinierende, dass, ja, und da spoilere ich vielleicht halt ein bisschen, dieses Darknet aufgebaut wird da drum herum. Dieses Darknet, das ist ja durchaus ein Begriff, der auch heute schon existiert, beschreibt eine alternative Gesellschaftsform, die parallel zu parallel zu unserer Demokratie und zu unserer Plutokratie existiert. Und in diesem Darknet, das sehr plastisch, gerade auch im zweiten Teil skizziert wird, wird halt auch wirklich eine alternative Gesellschaftsform geschildert, mit allen negativen wie positiven Konsequenzen, die diese haben könnte. Es ist also auch ein sehr politisches Buch. Und ich fand das enorm faszinierend zu lesen und gilt auch in vielen Bereichen als eines der interessantesten Science-Fiction-Romane der letzten Jahre. Also ich habe den ersten Teil als Remittent schon gekauft. Der liegt hier irgendwo rum, aber gelesen habe ich es auch noch nicht. Was ich interessant finde, ist, dass immer mehr Science-Fiction so relativ zeitnah erscheint. Also dass die Geschichte nicht mehr so weit in der Zukunft spielt. Das, da gab es in letzter Zeit mehrere Bücher von. Also das ist immer so fast greifbar zu sein, scheint die Zukunft. Das ist ganz interessant. Vielleicht befinden wir uns in schon in so einer Zeit, dass die Science Fiction eben Realität werden kann, ne? Also. Naja, guck mal, was wir hier gerade machen. Also, richtig. Also. Wir benutzen einen Würfelgenerator und eine Telefonkonferenz. Ja, also ich finde, das ist schon, weiß nicht, also irgendwo hat letztens mal einer getweetet, jemand beschwert sich, dass es noch keine fliegenden Autos gibt und macht das via Twitter und beschreibt halt den ganzen Internet-Kram, den wir hier schon haben. Wir sind eigentlich in der Zukunft, wenn man es mal so will. Nur halt ein bisschen anders, als wir vielleicht in den 80ern noch gedacht haben. Ohne Hoverboard. Ja, leider. Habt ihr denn auch irgendwas in Richtung Science Fiction gelesen dieses Jahr? Oder eigentlich dran wäre jetzt Roland, ne? Ich denke mal, ich werde die Vorlage von Ron aufnehmen. Nee, Roland. Denn ich habe hier leider Roland. Drei Bücher stehen, die wo ich nicht entscheiden konnte, welches ich nehme. Aber ich übernehme mal die Vorlage und weil es zumindest laut meinem Klappentext auch 2011 noch erschienen ist, zumindest die Ausgabe, die ich hatte, werde ich Quantum nehmen. Das habe ich auf Ratschlag von Jens gelesen, der es in einer der ersten Sendungen 2011 in Ich liebe es vorgestellt hat. Das ist ein Jens hat sich da sehr begeistert gezeigt und ich teile diese Begeisterung. Mhm. Es fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht richtig leicht, jetzt zu beschreiben, worum es da eigentlich geht. Wer hat's geschrieben? Wenn ich mir das jetzt aufgeschrieben hätte. Jens, hast du es zufällig noch im Kopf? Das ist, glaube ich, ein Finne gewesen, ne? Das war ein Finne und seinen Namen habe ich jetzt so nicht im Kopf, aber ich google ihn mal schnell. Auf jeden Fall ist es auf Deutsch schon erschienen. Nein, ich habe es auch auf Deutsch gelesen und in der Taschenbuchausgabe und die stammt eben von 2011. Ich denke mal, deswegen ist das okay, dass ich das hier nehme. Er heißt Hanu Rajanimi. Und es ist, glaube ich, auch sein Erstlingswerk, stimmt's? Ja, ich glaube, er ist Quantenphysiker im Hauptberuf. Ich versuche mal ein bisschen was über das Buch zu erzählen. Im Gegensatz zu dem eben geschilderten ist es eben keine sehr nahe Zukunft, sondern doch eine recht ferne, von der eigentlich auch gar nicht beschrieben wird, wann genau die ist. Also von Jahreszahlen ist da schon gar nicht mehr die Rede, beziehungsweise man benutzt, wenn überhaupt, eine völlig andere Jahreszählung schon. Das Buch hat viel mit Transhumanismus zu tun. Die Menschheit hat sich mit ihren technischen Mitteln extremst weiterentwickelt. Streckenweise. Es gibt auch Gesellschaften, die unserer noch relativ ähnlich sind. Das Ganze beginnt sehr interessant. Die Hauptfigur, Dieb, im Original heißt das Buch Quantum Thief. Und dieser Dieb ist halt eine der zwei, würde ich sagen, großen Hauptfiguren. Der befindet sich in einem Gefängnis, das von sehr hochentwickelten Menschen, kann man kaum mehr sagen, KIs, Menschengebilden, halt sehr hochentwickelten Intelligenzen betrieben wird. Dort werden Wesen reingesteckt, die halt nicht sehr gesellschaftskompatibel sind und die müssen in ihren Zellen sitzen sie gegenüber ständig das Gefangenendilemma durchspielen. Also kooperiere ich mit meinem Partner oder tue ich es nicht? Wenn ich kooperiere, haben beide was davon. Wenn nicht kooperiert wird, hat der Sieger in Anführungszeichen alles und der Verlierer halt nichts. Das erste Beispiel, was gezeigt wird, ist, dass beide eine Pistole in die Hand kriegen und was machen sie jetzt? Schießen sie sofort aufeinander in der Hoffnung, dass einer zuerst ist oder machen sie es nicht und kooperieren? Das ist wird sehr witzig geschildert, weil es, wenn da einer stirbt, dann stirbt er natürlich nicht endgültig, sondern wird wiederbelebt und muss es weiter durchspielen. Und je kooperativer man sich verhält, desto mehr Kopien von einem werden angelegt und desto mehr identische Versionen von sich selbst hat man um sich herum, ist also sicherer und je seltener man kooperiert, desto weniger wird man. Wenn man erschossen wird, ist es sowieso blöd. So, und aus diesem Gefängnis wird er befreit, wird dann auf den Mars gebracht und sollte einen Auftrag ausführen, im Auftrag einer auch sehr hochentwickelten Menschenform, sag ich mal. Worum dieser Auftrag besteht, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so recht erinnern, weil der Schwerpunkt in dem Buch eigentlich, oder meine Faszination von dem Buch ja eigentlich die Beschreibung der Welt war. Also das Ganze spielt eigentlich nachher nur noch auf dem Mars. Man hat aber so, kriegt das so mit, dass die Menschheit wohl das ganze Sonnensystem besiedelt hat. Ob es darüber hinausgeht, gibt es, glaube ich, keine Hinweise. Ich weiß nicht jetzt, ob du da noch was anderes in Erinnerung hast, aber ich meine, es geht eigentlich nur ums Sonnensystem. Weiter innen als der Mars, da scheinen wohl sehr die Hochentwickelsten zu leben. Jupiter und Saturn, glaube ich, da leben. Das ist übrigens eine sehr witzige Idee. Da gibt es eine Menschenkultur, die offensichtlich aus Rollenspiel, also Computerspielgilden hervorgegangen ist. Also die haben ihre komplette, das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen lächerlich, aber er hat es halt sehr gut dargestellt. Also wie eben eine komplette Gesellschaft funktionieren kann, wobei er sich ja auch des Tricks bedient, dass die jetzt nicht so intensiv zu beschreiben, das ist eher so eine Randgeschichte, die aber halt komplett ihre Gesellschaft darauf ausgerichtet haben, zu spielen und also da richtig eine Ökonomie draus gebildet haben. Was ganz witzig ist, da unterhält sich kurz einer aus dieser Gesellschaft mit einem Marsianer, nenne ich es mal, die noch am ehesten unserer Gesellschaft gleichen, und der Spielemensch fragt den dann immer, ja, ist ja interessant, was du für eine, also erstmal die Frage, was machst du so, was arbeitest du, und er erklärt ihm das und dann sagt er, ja, okay, ist ja interessant, aber wie zählt ihr denn die Punkte? Und also er versteht überhaupt nicht, dass das, was er macht, nicht irgendwie dann in Punkten gezählt wird und Level auf, also er hat diese völlige Entfremdung sehr spaßig, finde ich, dargestellt und versucht zu zeigen, wie sich halt so eine Gesellschaft aus sowas entwickeln kann. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hanebüchen oder naiv vielleicht, wie ich es erzähle, aber es ist wirklich sehr, sehr gut ausgedacht. Gar nicht mal so. Denn, was ich auch fast, ja? Denn eigentlich ist es irgendwie auch so ein der Zählelemente, nämlich halt irgendwie diese Computerspielgeschichte, die auch in meinem Buch irgendwie auch nochmal drin vorkommt, als netter Nebengag. Okay, dann will ich nur noch kurz die Haupthandlung anreißen oder die Hauptszenerie. Transhumanismus, habe ich gesagt, es ist auf dem Mars da schon gang und gäbe, dass die Leute unsterblich sind. So. Dann ist allerdings, die Leute bezahlen in Zeit, das erinnert jetzt ein bisschen an den einen Film, der da gerade rausgekommen ist, aber das Buch war, glaube ich, vorher da. Und zwar in Lebenszeit. Wenn deine Lebenszeit abgelaufen ist, die du bezahlt hast, dann musst du ins sogenannte Schweigen gehen. Da wird dein Bewusstsein in irgendeine Maschine hochgeladen und musst arbeiten. So, und wenn das Schweigen abgearbeitet ist, wirst du wieder in einen Körper geladen, der genießen kann und darfst normal weiterleben. Das Witzige daran ist, dass in dieser Gesellschaft, ich beeile mich jetzt auch, das, was wir als Social Media kennen, sehr weit ausgedehnt hat. Also diese Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, umgeben sich richtig mit fast physischen, ja, Nanowolken, in denen sie ihre Privatsphäre hoch und runter dimmen können. Es gibt gemeinsame Erinnerungen, die irgendwo außerhalb der Menschen existieren. Man kann sich entscheiden, ob man gemeinsame Erinnerungen teilt oder nicht. Also er hat eine sehr fernzukünftige Welt, sehr plastisch und durchdacht beschrieben, ohne dass sie allzu fremdartig wirkt. Und das ist das große Faszinosum, weniger die Handlung, die auch komplex und gut ist, aber diese Schilderung der Welt, die hat mich wirklich, ja, fast umgehauen. Kann ich so nur unterschreiben, ich hätte das Buch auch beinahe auf meiner Liste gehabt. Nur knapp geschlagen worden von einem anderen. Ja, dann bin ich dran. Ich habe mehrere Dinge gelesen in diesem Jahr, sogar wirklich sehr viel. Ich habe auch ein bisschen Science-Fiction gelesen, darüber möchte ich aber nicht sprechen, sondern ich möchte sprechen über Den König auf Camelot von T.H. White. Das ist aber nicht Klassiker. 2011 erschienen. Ist nicht 2011 erschienen. Es ist, glaube ich, 1936 erschienen, der erste Band. Ja. Und wer den Disney-Film Die Hexe und der Zauberer kennt, der weiß auch, dass der erste Band, Das Schwert im Stein, von T.H. White stammt. Das ist die gesamte Artus-Geschichte in 4 Büchern. Es gibt noch ein extra Buch, das Buch Merlin. Erzählt auf eine neue Art und Weise, und sie ist sehr witzig erzählt, sie ist sehr umfassend erzählt, unheimlich gut, hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Also, kann ich nur empfehlen. Aber ich höre schon, da hat's noch jemand mal gelesen. Ist bei mir schon länger her, aber ich habe es vor ein paar Jahren auch mal alle 3, beziehungsweise 4, den vierten dann hinterher auch nochmal gelesen. Kann ich auch nur zustimmen, nur empfehlen. Großartiges Buch. Also, auch heute immer noch genauso aktuell wie damals. Aber ganz, ganz toll. Also bitte. Ich glaube, ich hatte es auch im Podcast bei uns schon irgendwie ab und an mal erwähnt. Das Hörbuch ist auch fantastisch. Ist vorgetragen von Jochen Malmsheimer. Und das ist, also, das macht unheimlich viel Spaß. Also ganz großes Buch. Und bevor ich zu den, also ich könnte jetzt noch zig andere Dinge auflisten, aber ich gebe dann mal weiter, denn wir haben ja schon gehört, ein anderes Buch hat Jens Top-Buch verdrängt. Nein, Jens, doch, so war es, ja. Ja, genau. Das habe ich jetzt zum Ende des Jahres gelesen. Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe es dann auch geschafft, ja, ganz knapp geschafft, es im 2011 noch zu Ende zu lesen. Und zwar ein Sherlock-Holmes-Roman. Oh. Der erste Sherlock-Holmes-Roman, der von der, na, wie heißt sie jetzt? Von der Holmes ja. Association oder wie auch immer heißt, genehmigt wurde oder deren Absegnung bekommen hat. Nämlich also ist tatsächlich ein neuer Roman. Ja, ja. Ist ein neuer Roman. Der 61. Der Roman heißt, der Titel ist The House of Silk. Autor ist Anthony Horowitz. Der ist mehr bekannt als Drehbuchautor in England. Der hat wohl zahllose Krimiserien geschrieben. Und The House of Silk ist ein ganz klassischer Sherlock-Holmes-Roman mit, spielt 1890, spielt vor dem, ist kein Spoiler, dem ersten Tod von Sherlock Holmes in Reichenbach-Wasserfällen. Wie, das ist kein Spoiler? Weil das so alt ist, wer das nicht gelesen hat und kennt, das gehört zum Allgemeinwissen. Ja. Tut mir leid. Aber das ist doch ein Spoiler. Na gut. Ja, also The House of Silk beginnt wie klassische Sherlock-Holmes-Romane eben beginnen. Ein Klient kommt in die Baker Street, schildert, es ist ein Gemäldehändler, er schildert darüber, dass er einen Herrn gesehen hat, der ihn schon seit mehreren Tagen beobachtet und dass er vermutet, dass das im Zusammenhang steht mit einem Gemäldegeschäft, was er in den USA hatte, was etwas schiefgelaufen ist und fühlt sich durch diesen Herrn bedroht. Aber das ist nur der Aufhänger. Daraus entsteht dann eine viel größere Geschichte. Eine Geschichte, die Holmes dann wirklich in Bedrängnis und Lebensgefahr bringt und Watsons Freundschaft zu Holmes auch auf eine schwere Probe stellt. Und das, was es unterscheidet vielleicht ein bisschen zu den klassischen Holmes-Geschichten ist, es hat einen kleinen kritischen sozialen Aspekt, was aber auch die alten Holmes-Geschichten hatten. Nur er nimmt einen bestimmten Aspekt aus den Holmes, klassischen Holmes-Geschichten heraus, der immer wieder auftaucht, was die Arbeit von Holmes angeht und beleuchtet ihn etwas kritisch und lässt Holmes da auch an seiner eigenen Vorgehensweise etwas zweifeln. Das ist einer der Vorwürfe, der dem Roman gemacht wurde, dass der so sozialkritisch wäre und nicht einfach dieses viktorianische England schildert, wie es ist. Aber ich finde, das stimmt nicht, denn Doyle hat durchaus in seinen Kurzgeschichten und Romanen auch durchaus ab und zu mal Sozialkritik anklingen lassen. Von daher finde ich das auch berechtigt. Ich fand die Geschichte super spannend. Es gab Teile des Plots, die ich relativ schnell vorhersagen konnte, wo ich dachte, ah, da läuft's wohl drauf hinaus. Andere Teile im Finale habe ich so nicht kommen sehen. Also von daher war das in Ordnung so. Und ich muss auch sagen, auch wenn man die alten Holmes-Geschichten heute liest, es gibt schon Stellen, wo man relativ schnell auf die Lösung kommt. So clever waren die auch nicht. Also ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, dieser Horowitz schreibt da nochmal einen Nachfolger zu. Ich war wirklich positiv überrascht. Ich dachte mal, eine neue Holmes-Geschichte, das ist mal was Nettes zum zwischendurch mal lesen. Und dass das aber echt so ein Buch wird, was mich wirklich umhaut. Und das Finale ist echt grandios. Eine Leseempfehlung von mir. Ist allerdings bisher auch nur auf Englisch erschienen. Nee, gibt's auch auf Deutsch. Das Geheim, auf Deutsch? Das Geheimnis des Weißen Bandes. Oha, okay. Wusste ich noch gar nicht. Ja, ist auch auf meiner Leseliste. Für 2012. Dann wäre Sandra dran, ne? Jo, also meine Auswahl war da relativ beschränkt, was Bücher angeht, die eben auch wirklich 2011 erschienen sind. Daher wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ob es das beste Buch ist, das ich im letzten Jahr gelesen habe, aber das beste von 2011. Da kann ich es auch relativ kurz machen. Es war der letzte Dresden Files. Und zwar in meinem Fall ist das Changes, also das Taschenbuch ist 2011 erschienen, das Hardcover glaube ich schon 2010, aber lasse ich jetzt mal gelten. Also es ist ja seitdem schon ein Folgeband im Hardcover erschienen, aber da warte ich eben auch noch aufs Taschenbuch. Also zu Dresden Files müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nichts mehr sagen. Aber in Changes, wie der Titel schon sagt, wird doch einiges an der Hauptgeschichte rapide weitergeführt und es gibt massive Einschnitte und Änderungen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn die misslungenen Geschichten, also die Flops irgendwie für 2011. Mir ist kein Buch unterlaufen, was ich nicht irgendwie, was ich komplett gelesen hätte und nachher meinte, das wäre mehr gewesen. Ich habe es eher irgendwie schon vor zur Seite gelegt, meist. Muss ich dazu gestehen. Dazu ist einem mittlerweile auch die Zeit zu kostbar. Ja. Ich möchte daher irgendwie eher etwas Allgemeineres kritisieren. Ich habe letztes Jahr angefangen mit E-Books, mit dem Kindle. Wir hatten ja die Kindle-Episode, falls wir uns erinnern. Und was mir derzeit missfällt, ist die Preisgestaltung bei E-Books. Die hat nämlich irgendwie in Deutschland noch nicht so richtig an Fahrt gewonnen. Zu teuer, willst du sagen? Ja, also besser gesagt, es passieren da manche Geschichten. Ich weiß nicht, wer dort die Verlage berät, aber meistens ist es halt so, dass sie dann so 10-20% Nachlass geben gegenüber der gedruckten Geschichte. Das ist nicht unbedingt so viel, aber es ist schon relativ in Ordnung. Aber manchmal passieren dann auch wirklich ganz blöde Geschichten. Nämlich, dann erscheint endlich die Taschenbuchausgabe eines entsprechenden Romans und das E-Book bleibt aber im Preis gleich. Das heißt, das gedruckte Taschenbuch ist teurer als das E-Book. Und das kann einfach nicht sein. Also die Buchindustrie, wenn ich es mal so nennen will, hat da glaube ich noch einen Weg vor sich, den die Musikindustrie, sagen wir mal, schon am Beschreiten ist. Also ich glaube, durch sind die ja da auch noch nicht, aber ich glaube, da muss noch einiges passieren. Sagen wir es mal so, hier in Deutschland ist es auf jeden Fall noch mit der doch noch sehr stark verankerten Buchpreisbindung vielleicht noch ein arger Sonderfall. Denn in den USA sieht das schon irgendwie besser aus und immerhin hat Amazon jetzt zur Jahreswende vorgelegt und hatte ein paar Gratisbücher verworfen. Aber da ist noch einiges an Luft nach oben, was man dort machen könnte und machen sollte. Also ich denke, es wird ja besser werden dadurch, dass wahrscheinlich jetzt nach und nach alle europäischen Länder ihre Mehrwertsteuersätze bei E-Books anpassen werden. Und dadurch sollten zum Beispiel schon mal ein bisschen günstigere Preise bei rauskommen. Aber bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ja, wieso angleichen? Das hatte ich nicht mitgekriegt. Was passiert da? In Deutschland ist 19% Mehrwertsteuer auf E-Books. Ach, wirklich? Ja, anstatt eben der 7%, die normalerweise auf gedruckte Bücher sind. Und warum? Ist so. Luxemburg hat jetzt Luxemburg hat jetzt den Mehrwertsteuersatz bei E-Books auf 3% gesetzt. Dazu muss man wissen, dass Amazon und auch Apple ihr Hauptquartier für Europa in Luxemburg haben. Das heißt, Apple verkauft jetzt Bücher. Amazon verkauft jetzt die Bücher mit 3% Mehrwertsteuersatz, muss aber trotzdem den gleichen Preis in Deutschland angeben wie die anderen und kassiert den Rest für sich selbst. Das ist auch wieder mal ein toller Ausflug der Buchpreis. Naja, gut, wir wollen jetzt hier nicht zu tief ins Steuerrecht einsteigen. Ja, aber also trotzdem. Roland, hast du denn noch was bei Büchern zum Floppen? Ja, ich habe eine große Enttäuschung, über die brauche ich auch nicht so viel zu sagen, weil ich mich da in meinem Blog schon geäußert habe und glaube ich auch in der Sendung mal kurz. Meine größte gedruckte Enttäuschung war Perry Rhodan Neo. Ja, mehr will ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Da habe ich mir halt sehr viel mehr erwartet, als ich dann bekommen habe. Hast du es dir eigentlich noch weiter angetan? Nein. Ich bin nach dem, also der erste hat mir gereicht, in Anführungszeichen. Ganz kleines Plus ist, der ist schon flott geschrieben, also das ist ja auch die Argumentation von vielen Befürwortern, das lässt sich gut lesen, das stimmt auch. Gerade der erste Band, der Frank Borsch ist ja auch eigentlich ein guter Autor, der schreibt ja gut lesbar, das ist schon der Fall, aber inhaltlich hat der mich sehr enttäuscht und überhaupt nicht überzeugt. Okay. Daniel, hast du was? Ich habe zumindest ein Hörbuch, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe nämlich nach Jahren Ted Williams' Otherland gehört. Das ist so langweilig, grauenvoll. Ich habe sogar damals die Bücher gekauft, in so einem Schuber hatten sie das mal irgendwie eine kurze Zeit, wurde mir empfohlen, habe ich gekauft, nie gelesen, habe mir dann mal die Hörbücher ausgeliehen, grauenvoll. Also es ist unheimlich langweilig. Da gibt's nur zwei Charaktere, die interessant sind und die Geschichte endet auch einfach nicht gut. Also da geht's um, das ist auch so ein Science-Fiction-Roman. Es geht um virtuelle Realitäten und wie man weiterleben könnte in den virtuellen Realitäten. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hatte es mal angefangen zu lesen und irgendwie, ich bin damit auch nicht so richtig warm geworden. Es lohnt nicht. Es war irgendwie seltsam. Das sind vier Bände, die 1000 Seiten haben und mehr. Ted Williams neigt dazu, unheimlich viel zu schreiben. ist nicht mein Stil, also kann ich nichts mit anfangen, gar nichts. Okay. Also ich habe auch ganz kurz, ich habe auch ein Hörbuch gehabt, und zwar Super Gods von Grant Morrison. Grant Morrison ist ja ein Comic-Autor, der jetzt auch ganz prominent beteiligt ist an der neuen 52-Reihe von DC. Und Super Gods wird verkauft als ja eine Abhandlung über den Superhelden-Mythos und was man darunter verstehen muss und dergleichen. Ich habe das gehört als Vorbereitung für unsere Comic-Folge, die wir gemacht haben bei Ausgespielt. Und ich habe es wirklich bereut, weil das ganze Ding ist einfach nur ein Zeremon von Grant Morrison über seine esoterischen Ansichten und dass er sich selbst für einen Schamanen hält und was er für Einblicke durch Drogen bekommen hat in den Kosmos. Und es sind vielleicht zwei Kapitel da drin, die interessant sind. Der Rest besteht irgendwie aus seinen Erzählungen, wie er mit Drogen zu größeren Erkenntnissen gekommen ist, wie Sonnenflecke angeblich die menschliche Bewusstsein beeinflussen und dass Alan Moore doch ein blöder Comicautor ist und keine Ahnung hat. Ah, schön. Also Grant Morrison als Comicautor durchaus zu empfehlen, aber dieses Sachbuch, nee, nie wieder. Sandra, wie sah es bei dir aus? Hab nix. Na gut. Dann machen wir noch eine schnelle, kurze Ausblickrunde. Was gibt es, worauf ihr euch 2012 freut? Ich freue mich auf das neue Buch von John Scalzi. Ich weiß, das ist Roland nicht unbedingt so seine Sache, aber er hat ein Buch. Das ist... Ja. Aber John Scalzi hat ein neues Buch geschrieben, nämlich Red Shirts. Und dreimal dürft ihr raten, um welches Thema es dabei gehen könnte. Klingt durchaus. Kommunismus. Genau. sehr viel mehr habe ich mir bisher auch noch nicht spoilern lassen. Ich gehe gern unvorbereitet daran. Aber freue mich auf jeden Fall schon darauf, einen neuen Scalzi zu lesen. Roland? Ich weiß nicht, ob das kommendes Jahr schon kommt. Quantum 2 wäre natürlich nett. Ich glaube, es kommt, ja. Dann den nächsten Pratchett, Snuff heißt der, glaube ich, im Englischen. Ich hoffe, dass der nächstes Jahr in Deutsch rauskommt. Und ich hoffe auch im nächsten Jahr der dritte Buchheim-Roman, also von Walter Moers. Mhm. Ich habe gehört, dass die Geschichte um das letzte Einhorn von Peter S. Beagle nochmal zusammengefasst erscheinen soll oder sogar schon erschienen ist. Das klingt sehr interessant, also das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und das ist spontan das, was mir jetzt zu 2011 einfällt. Mhm. 2012. 2012, ja, richtig. Stimmt, ist ja schon die Zukunft. Ja, die Zukunft jetzt. Ja. Also, ich habe 2011 ist im Englischen erschienen The Magic of Reality von Richard Dawkins, dem Autor von Das egoistische Gen. Und dieses Buch ist ein illustriertes Buch, illustriert von Dave McKean. Der ist bekannt als der Covergestalter von den Sandman-Comics. Und die beiden zusammen haben ein Buch geschrieben, das sich auch an Jugendliche und Kinder richtet, indem es eben um die großen Mythen unserer Zeit geht. Jedes Kapitel fängt damit an, dass was ist die Sonne und warum gibt es Tag und Nacht oder warum passieren schlechte Dinge. Dann wird ein Mythos ausgeführt aus allen möglichen Mythen der Menschheitsgeschichte, der das erklärt. Und am Anschluss erklärt dann Richard Dawkins die wissenschaftlichen Hintergründe dazu. Und Richard Dawkins ist einer meiner Lieblings-Sachbuchautoren. Dave McKean ist ein großartiger Zeichner und ich freue mich drauf, dann das Buch hoffentlich auf Deutsch erscheint. Nämlich das ist ein Buch, was ich unbedingt auf Deutsch haben will, weil ich das gerne meiner Tochter dann auch irgendwann mal nahebringen möchte. Sehr gut. Und Sandra? Jo, ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, der nächste Dresden-Teil. Aber ich mache es ein bisschen komplizierter. Und zwar hat ja Brandon Sanderson vor kurzem endlich den Wheel of Time Abschlussband fertiggestellt. Und jetzt gehe ich davon aus, dass der dann dieses Jahr hoffentlich erscheinen wird. Und nachdem, oh Gott, wann war das der erste Band rausgekommen? Ich weiß nicht, aber diese Reihe verfolgt mich mein halbes Leben, glaube ich. Und jetzt, dass es jetzt noch beendet wird, trotz des Todes von Robert Jordan, da freue ich mich drauf. Okay, das zu dem Thema Büchern. Wir machen mit den Comics weiter, aber erstmal wird gewürfelt. Ich habe schon wieder eine 15. Und ich eine 2. 16. Dann darfst du anfangen, Sandra. Was machen wir jetzt? Wir reden jetzt über Comics. Was ist 2011 dir besonders positiv aufgefallen? Ja, also da habe ich jetzt tatsächlich nichts, was aktuell 2011 wäre. Ich habe einige sehr gute Comics gelesen, würde aber sagen, na sagen wir mal, am emotionalsten berührt hat mich davon Alias. Da hatten wir, glaube ich, kürzlich schon mal drüber geredet hier im Podcast, oder? Ja, ja, stimmt. Hatten wir. Genau, also von einer eigentlich ehemaligen Superheldin, die, also im Marvel-Universum, die jetzt als Privatdetektivin arbeitet und ja, wo eben die Marvel-Superhelden, wie man sie kennt, irgendwie im Hintergrund oder als Nebencharaktere mal mitspielen, wo es aber eigentlich um relativ normale Privatdetektivarbeit geht. Und das ist sehr, sehr nett. Gut, wir verweisen natürlich irgendwie in unseren Links auf den entsprechenden anderen Podcast, wo du das ausführlicher vorausstellst. Daniel, was hattest du an Comics? Ich habe gar nicht so viele Comics gelesen und die ich gelesen habe, die sind dann auch schon etwas älter. Und vorstellen möchte ich dann die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Teil 2, beziehungsweise Band 2, wo es dann um die Mars-Invasion ging. Die Reihe ist wirklich sehr gut, also mir gefällt die gefällt mir richtig gut. Der Zeichenstil ist sehr schön, die Story ist von Alan Moore, hat mir sehr gut gefallen. Also ich hoffe mal dann auf den dritten Band, der dann 1910 spielt. Ach, Alan Moore wird total überschätzt. Noch Ach, da gibt's tatsächlich drei Bände von. Da gibt's sogar noch mehr. Ach so. Der neueste ist sogar erschienen, der spielt in den 70er Jahren, also 1970 oder 1969 war es, glaube ich. Und dann gibt's noch das Black Dossier, das spielt zwischen dem zweiten Band und dem dritten Band. Das gibt's aber auch nur auf Englisch, weil auf Deutsch gab's da so ein Copyright-Problem. Also, das wurde nur in einer winzigen Auflage gedruckt. Das ist dann aber auch kein Comic, das ist mehr so Kurzgeschichten und Dokumente und sogar 3D-Seiten sind dabei mit so einer 3D-Brille. Das ist irgendwie ganz obskur. Ich bin nicht bisher immer nur von zwei Bänden ausgegangen, aber das klingt dann ja. Ja, also. Interessanter. Also ich glaube, da muss ich auch nachkaufen. Ja. Danke für den Tipp. Was hast du denn gelesen? Ein bisschen mehr. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich mich hier ein bisschen weiter auslassen kann. Dennoch, es ist auch eine Sache. Also. Ich habe eine franco-belgische Reihe wiederentdeckt, von der ein paar neue Sachen erschienen sind. Tim und Struppi. Nein, das habe ich schon länger wiederentdeckt. Nein, es ist. Ich fasse es mal zusammen mit dem Treu-Universum. Es gab vor, ich meine, das war sogar schon die 90er, eine achtbändige Albenreihe Lanfoist von Treu nannte sich das. Das ist eine Fantasy-Geschichte, Fantasy-Szenario, in dem der Gag dabei ist, dass jeder eine magische Fähigkeit hat. Ist natürlich auch nicht neu, aber finde ich sehr gut gezeichnet, teilweise ziemlich brutal. Und diese Serie hat, nachdem sie nach 8 Bänden abgeschlossen war, zahlreiche Spin-Offs erfahren. Es gibt jetzt die Troll von Treu-Geschichte, wo die Trolle, was halt ein Volk da ist, eine eigene Rolle spielen. Die läuft immer noch weiter. Die finde ich nicht so gut. Es gibt eine Reihe, die lange davor spielt, Eroberung von Treu, wie dieser Planet überhaupt besiedelt wird und entdeckt wird. Davon habe ich jetzt den zweiten gelesen, der hat mir sehr gut gefallen. Man merkt schon, es gibt eine SF-Erweiterung von diesem Ding. Als die 8 Bände des Fantasy, also wirklich reine Fantasy, abgeschlossen waren, hat er, der Arleston heißt der Autor, der übrigens jede Reihe mit einem anderen Zeichner macht, hat der die Geschichte weitererzählt und auf einmal in eine SF-Szenario umgewandelt, wo es einfach hieß, ja, diese Fantasy-Welt ist eigentlich nur ein Planet von vielen, der isoliert war und abgesperrt war und ein Experiment war und alles, was da Magie war, wird jetzt auf einmal mit Psi erklärt, die Hauptfiguren wurden einfach mit dem Raumschiff abgeholt und weggebracht und die Abenteuer dieser Hauptfiguren jetzt in dem Raumschiff oder in der Galaxis, wo auch immer das sein soll, die werden jetzt weitererzählt und sind dann Landfäust der Sterne, nennt sich das. Die läuft auch immer noch weiter, die Reihe. Die habe ich aber erstmal nicht weiterverfolgt, weil sie mir irgendwann dann auch nicht mehr so reizvoll erschien. Aber ich denke mal, ich werde das jetzt wieder aufgreifen. Und die erscheinen übrigens alle im Carlsen Verlag. Und jetzt habe ich zufällig, als ich was vom Splitter Verlag in die Hand gekriegt habe, gesehen, dass der Alastor mit noch anderen Zeichnern ganz viele weitere Spin-Offs angefangen hat, die jetzt komischerweise im Splitter Verlag erscheinen, die aber auch alle recht interessant wirken, weil er mit sehr unterschiedlichen Zeichnern, die ganz unterschiedliche Stile haben, zu arbeiten scheint und teilweise auch ganz unterschiedliche Erzählstile zu beschreiben scheint. Und da also richtig gut gefallen hat mir eben diese Eroberung von Troy 2 und hat mich halt dazu geführt, dass ich da wohl alles wieder nachkaufen muss. Und neu. Also die Fantasy-Reihe habe ich auch gelesen. Ich glaube, die hattest du mir mal ausgegeben. Die haben wir. Die haben wir. Oder habt ihr sogar selber? Okay. Der Bruch ist aber ziemlich krass von Fantasy nach Science Fiction. Aber ganz gut gemacht, weil die Science Fiction natürlich auch jetzt nicht absoluter Hard SF ist. Ne? Die Zeichnungen sind dann natürlich auch sehr opulent und es ist auch natürlich sehr viel Psi drin, was ja letztlich doch eher wieder Fantasy ist. Also die rennen auch in dem Weltraum-Szenario, das ist dann eher so wie Star Wars. Die rennen dann schon auch alle noch mit Schwertern da rum und so ist viel Adel und sowas. Also insofern ist der Bruch nicht ganz so hart. Jens. Ich bin dran? Ja. Ja, okay. Also ich habe 2011 war das absolut grandioseste Comic-Jahr, was ich bisher hatte. Ich habe so viele Comics gelesen und so viele gute Comics. Ich musste würfeln, um mir dann eins rauszusuchen. Ich habe jetzt genommen Gotham Central von Ed Brubaker und Greg Rucka. Das spielt im DC-Universum in Gotham, wie der Titel schon sagt. Und es geht um eine Polizeieinheit, die in Gotham, also Detectives einer Polizeistation in Gotham, die einfach Verbrechen auflösen oder Verbrechen aufklären. Und immer wieder taucht halt eine gewisse Fledermaus in diesen Verbrechen auf und natürlich auch deren Feinde. Und der erste Roman oder die erste Reihe heißt Officer Down. Und da geht es darum, dass ein Detective von Mr. Freeze umgebracht wird. Und die Detectives dieser Einheit haben sich jetzt beschlossen, sie wollen das Verbrechen aufklären vor Sonnenuntergang. Denn dann wird Batman auftauchen und sich um den ganzen Kram kümmern. Und sie wollen das selbst schaffen. Und das Ganze ist weniger ein Superhelden-Comic als eigentlich fast wie so eine Polizeiserie. Also es ist auch so aufgeteilt, Ed Brubaker schildert, glaube ich, die Erlebnisse der Tagschicht und Greg Rucka die der Nachtschicht. Die Detectives untereinander haben auch ihre Probleme und Auseinandersetzungen. Es ist sehr, es hat mich emotional sehr mitgenommen zum Teil, weil auch wirklich schwere Schicksale da gezeigt werden. Auch die schwere Arbeit der Polizisten da, ihre Probleme mit Batman. Einerseits brauchen sie ihn, andererseits ist es natürlich auch schwer für sie, mit so einem Vigilanten zusammenzuarbeiten. Und das ist eine grandiose Reihe, von der ich bisher jetzt nur den ersten Sammelband habe. Da sind aber so 10 oder 11 Hefte drin versammelt. Und das werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Das klingt richtig gut. Das ist unheimlich interessant. Also das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ist bei Amazon auf jeden Fall noch erhältlich in diversen Ausgaben. Und es sollte auch tatsächlich mal eine Fernsehserie dazu geben. Allerdings floppte dann das erste Spin-off von, von Smallville. Gab es ja dann mal so eine Serie auch mit drei Damen in Birds of Prey hieß das. Und das floppte leider. Und deswegen wurde dann auch die Serie, also die Pläne der Fernsehserie draus zu machen, wurden leider auch eingestellt. Das ist aber auch zu Recht gefloppt, die Serie damals. Aber ja gut, das ist ein anderes Thema. Das ist auch ein Szenario, weil ich mir zum Beispiel sehr gut mal für eine Rollenspielrunde vorstellen könnte. Ja. Da gibt's doch dieses Mutant City Blues. Genau, ganz genau. CSI Gotham. Also das ist kann ich wirklich nur empfehlen. Von meiner Seite ist die das Interessanteste, was ich 2011 gelesen habe, eine kleine Miniserie, die allerdings jetzt noch einen ausstehenden Teil hat, der auch erst dieses Jahr erscheinen wird, nämlich The Cape. Nicht zu verwechseln mit einer gleichnamigen Flop-TV-Serie. Wollte gerade sagen, die Serie kenne ich nämlich, die war ziemlich schlecht. Also nicht zu verwechseln damit. Die Serie war sehr schlecht, aber der Comic hat damit rein gar nichts zu tun. Er basiert eigentlich auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill. Und Jason Chiaramella hat die Geschichte geschrieben von einem Brüderpaar, das in ihrer Kindheit immer Superhelden miteinander gespielt hat und auch mit so einer alten Kuscheldecke, den sich einer als Cape umgehangen hat, haben sie die ganze Zeit rumgespielt, Mutproben gemacht und andere Sachen. Nun wird aus einem dieser Brüder halt der nachher, eben als sie erwachsen sind, der Überflieger. Der andere stößt in eine entsprechende Arbeitslosigkeit, von einem Flop in den nächsten Flop rein, auch beziehungstechnisch. Aber irgendwann entdeckt dieser Bruder dann in seiner alten Wäschekammer eben jenes Cape wieder. Und als er es sich umhängt, stellt er plötzlich fest, dass er damit tatsächlich fliegen kann. Sehr viel mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Das Interessante an diesem Comic ist auf jeden Fall, dass er einen der schönsten, schönsten Bösewichter-Zeichnungen nachher aufstellt, die ich bisher gelesen habe. Es ist eine sehr, sehr kurze Reihe, eine sehr brutale Reihe teilweise. Aber sehr interessant und innovativ zu lesen, zumal auch relativ schön illustriert. Ist dieser Joe Hill der Sohn von Stephen King? Also wenn das der Keine Joe Ahnung. Hill ist, dann ist er es, ja. Ja, okay. Weil der hat ja einige ziemlich gut rezensierte Sachen in der letzten Zeit. Die Kurzgeschichtensammlung zum Beispiel ist sehr gut, die er hat. Ja, habe ich auch gehört. Und auch dieses Lock and Key soll ja wohl sehr gut sein. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall von Lock and Key, den Macher. Der okay, ja, dann ist er das. Dann ist er das. Kommen wir zu den Flops. Was fandet ihr denn absolut bescheiden oder was war nicht so richtig zu verwenden von eurer Seite? Fangen wir auch mal wieder an bei Sandra. Nix. Ja. Bei mir ist es ist kein Flop, aber ich habe es nicht weitergelesen. Und zwar hatten die Anfang des Jahres, glaube ich, bei 2001 den großen Hellblazer-Ausverkauf. Und da gab's, ich weiß nicht, 13, 14 Bände Constantine Hellblazer Comics. Und ich habe bisher nur ein Band gelesen. Och, dann schick sie uns. Ja, ich möchte sie ja nicht aufgeben, aber ich bin im zweiten Band bin ich irgendwie hängen geblieben. Der Zeichenstil ist schon ziemlich 80er Jahre mäßig. Und ja, die Handlung war jetzt auch nicht so toll in dem zweiten Band. Und dann ist. Also da sind aber sehr, sehr gute Geschichten bei. Klar, das also wechseln auch. Such dir die Garth Ennis-Story. Ja, das ist es wahrscheinlich. Vielleicht habe ich einfach nur die falschen Stories gelesen. Wie gesagt, es ist auch kein totaler Fall. Ja, aber es sind nicht nur die Garth Ennis-Stories gut. Also. Aber ich glaube, wenn du die gelesen hast, dann willst du den Rest okay. auch lesen. Also, wie gesagt, ist kein totaler Flop, aber ist eben so ein Ding, so 13 Bände stehen dann so in der Ecke rum und warten darauf, gelesen zu werden. Und ich konnte mich irgendwie noch nicht dazu aufraffen. Zumal man dann Comics ja auch nicht so lange liest. Ne? Also. Ja, also dann würde ich auch sagen, such die Garth Ennis-Dinger raus. Und gut. Also ich weiß es nicht, wie es heißt, aber Bad Habits. Ja, schlechte Gewohnheiten. Schlechte Gewohnheiten, lies das mal. Und wenn du dann immer noch nicht von überzeugt bist, dann kannst du sie wirklich okay, weglegen. Gut. Dann schick sie uns. Wird gemacht. So richtig Flops habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte beim letzten Gratis Comic-Tag irgendwie 15, 20 Hefte mitgenommen und zwei davon waren Fehlgriffe. Die waren aber auch abzusehen. Und zwar habe ich den Fehler begangen, das Clone Wars Heft mitzunehmen. Also da braucht man aber nicht drüber reden. Ja, ich habe im Jahr davor war in dem Clone Wars Heft auch eine normale Star Wars Comic-Geschichte drin, die gut war. Die war richtig und gut. Da hatte ich und die Clone Wars Geschichte dagegen war genau. so ein Abfall. Und das habe ich mir bei diesem Jahr oder im Jahr 2011 eben auch erhofft. Und da war aber nur eine total schrottige Clone Wars Geschichte drin und gut, aber das war abzusehen. Und das zweite sage ich nicht, weil ich hier kein Perry-Rodan-Bashing betreiben will. Nein, also ich habe mir so ein Perry-Heft da auch beim Dings mitgenommen, das fand ich halt auch nur so ein Mittel. Aber gut, das ist jetzt. Okay. Ich bin dran, oder? Ja, Jens. Ich habe auch keinen wirklichen Flop. Ich lese immer noch die Reihe The Boys von Garth Ennis und ich muss sagen, bring sie endlich mal zu Ende, weil das letzte Band ging mir irgendwie nur noch auf die Nerven. Mehr sage ich nicht. Ich habe als Flop einen der großen Relaunches letzten Jahres. Und zwar wurde Spider-Man neu gelauncht. Also nicht zu verwechseln mit dem großen DC 52 Relaunch. Spider-Man wurde auch neu gelauncht, und zwar in der Ultimate-Fassung. Und dort wurde er komplett neu gelauncht, nämlich wurde Peter Parker eben mal kurz umgebracht und ein ganz neuer Spider-Man wurde eingesetzt, nämlich Miles Morales. Ein, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne richtig, PC zu, nicht mehr PC zu werden. Einigen ethnischen Minderheiten angehörend. Ja, danke. Das trifft es recht gut. Er ist irgendwie unterschiedlicher Herkunft. Und natürlich ist es halt irgendwie die Geschichte eines Teenagers, der von einer Spinne gebissen wird. Okay, soweit darf man sich das noch vorstellen. Aber diese Spinne verleiht ihm jetzt nicht nur die Tatsache, dass er halt irgendwie an der Decke rumlaufen kann, sondern er kann auch unsichtbar werden oder sich besser tarnen oder was auch immer. Und anderen Kram, also ich habe es 2-3 Episoden ausgehalten, danach habe ich das Ganze irgendwie weggetan und fand es nur noch meh. Es ist nicht mehr der Charme, den irgendwie ein Peter Parker hatte, klar, das ist schwer daran zu kommen. Ich finde es zwar auf der einen Seite mutig, diesen kompletten Relaunch zu machen, aber... Hatte der Ultimate Peter Parker denn auch diesen Charme? Haben sie den da denn auch? Ich kenne den nicht, also ich kenne Peter Parker nur in der normalen Version ein bisschen. Den Ultimate kenne ich gar nicht. Naja, die Ultimates waren immer etwas härter, immer etwas konkreter und immer etwas aufgedrehter in vielen Bereichen. Aber ich habe auch nicht allzu viel von den alten Peter Parker da gelesen. Aber also der neue hat mich einfach so. Es ist einfach, also eigentlich habe ich so die ganze Zeit das Gefühl, ich gucke dort jemanden zu, der eigentlich nur noch irgendwie von Selbstzweifeln und von irgendwelchen Depri-Schüben irgendwie als Teenager versehen wird und nebenbei merkt, dass er wie eine Spinne an der Decke laufen kann. Ich denke, das fasst es gut zusammen. Okay. Ja. Haben wir dann alle Fragen? Ja, und jetzt kommen die, ja. Was erwarten wir denn für 2012? Kann ich auch nicht wirklich was sagen. Also ich wüsste jetzt nicht. Okay. Hast du ja, bei mir ist es jetzt Gotham Central 1 bis 5. das ist echt super. Also, da bin ich dabei. Ein netter Trick, aber das gilt nicht. Wieso? Das ist gut, der nächste. Ja, ich würde natürlich auch sagen, weil mich das natürlich auch durchaus gereizt hat, aber aufgeschrieben habe ich mir den Abschluss der Götterdämmerung-Reihe, was ich im Gratis-Comic-Tag 2010 entdeckt habe, den Anfang. Das ist eine Albenreihe, die, glaube ich, auch aus Frankreich kommt, in der, wie der Name schon sagt, die Götterdämmerung und die ganze nordische Heldensage so ein bisschen in der Wagner-Version als Comic darstellt. Die hat mir sehr gut gefallen. Habe ich jetzt, glaube ich, Bände oder so sind, glaube ich, schon raus. 4 oder 5, weiß ich nicht, die ich gelesen habe. Und da fehlt, glaube ich, noch einer oder zwei. Und auf die freue ich mich. Ach, dann schließe ich mich da an. Also, weil die sammeln wir auch. Wir sind bisher, glaube ich, erst bei Band 3 oder so. Aber wusste ich gar nicht, dass da noch welche fehlen. Irgendwie dachte ich, die wären schon alle da. Wir hätten sie nur noch nicht. Das klingt übrigens auch nicht schlecht. Ja, also. Das ist klasse. Also, es benutzt eigentlich alle Quellen, die der Olle Wagner auch benutzt hat, also natürlich die Edda wird verwurstet, aber eben das, was sich der Wagner daraus ausgedacht hat, wird verwurstet und es wird sich auch ein bisschen was selber ausgedacht, was ich aber legitim finde. Dadurch ist echt eine runde Fantasy-Story eigentlich daraus entstanden, die auch recht opulent gezeichnet ist, was mir ganz gut gefällt. Ja, die Puristen der nordischen Mythologie mögen das vielleicht ein bisschen zu verfremdend empfinden, aber ich zähle mich ja eigentlich auch so ein bisschen zu so einem Puristen, aber mir hat das Spaß gemacht und ich freue mich da auch drauf, dass es weitergeht. Da gibt's übrigens, wenn ich ganz kurz einhaken darf, da gibt's übrigens auch ein ganz tolles Buch, was so die nordischen Sagen beschreibt von Thor Arge Bringsvard, wo die wilden Götter leben oder wo die wilden Götter wohnen oder die wilden Götter oder so ähnlich war es, meine ich. Ganz, genau, nicht die wilden Kerle, es sind die wilden Götter. Das ist ganz toll. Das ist so im Stil von Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Altertums. Ah, klasse. Also diese Nachrichtung. Ganz toll. Ich weiß nicht, ob das Buch noch vorhanden ist oder ob es wieder aufgelegt wurde, weil es hat horrende Marketplace-Preise erzielt seit vor einigen Monaten. Ganz tolles Buch. Mhm. Jens, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich mach's mir auch einfach. Mehr Gotham Central und ich will mehr von Brian Michael Bendis lesen, dem Chefautor von Marvel derzeit. Und da habe ich jetzt angefangen mit Powers, das ist auch so eine Polizeiermittlung und Superhelden-Serie. Ich stand wahrscheinlich bei uns beiden auf Platz 2 für die Top vom letzten Jahr, oder? Genau. Und seine Daredevil-Stories, die er in den letzten Jahren geschrieben hat, die möchte ich jetzt auch mal langsam nachlesen, weil alles, was ich bisher von Brian Michael Bendis gelesen habe, auch Alias zum Beispiel, was Sandra erwähnt hat, fand ich bisher immer ganz großartig. Auch wenn jetzt offensichtlich die Spider-Man-Neustart nicht so geglückt ist. Ich habe nichts Großartiges auf meinem Zettel, was ich mich auf 2012 freue. Ich werde natürlich weiterhin Invincible lesen, einfach weil es der größte Superhelden-Comic aller Zeiten ist. Und es steht drauf. Ja, dann. Also. Sag das doch gleich. Ja, dann, ansonsten habe ich nichts Großartiges. Ich werde den Relaunch der DC 52 noch so ein bisschen weiter verfolgen. Bin jetzt gespannt, was sie da mit ihren großen neuen Weltuntergangsplot für dieses Jahr geplant haben. Ja, du wirst Gotham Central weiterlesen. Für 2012 irgendwie einen Weltuntergang zu machen. Wieso habe ich Gotham Central vergessen? Ja. Das klingt unheimlich gut mit diesem Polizeitrommel. Ich komme da gar nicht drüber. Notier dir das mal rum. Eigentlich können wir jetzt aufhören, oder? Ach, immer diese Batman-Freunde hier. Ist unglaublich. Machen wir weiter mit Filmen, ja? Ich glaube, ich fange an. Ich habe eine 20 gewürfelt. Ach, lüg doch nicht. Nee, hab ich wirklich. Ich hab ne 17. Oh, ich auch. Nein, ich hab ne 19. Ich hab ne 20 gewürfelt, aber Scheiß. Wirklich. Müssen wir da nochmal ein Schatten machen? Nein, es kommt drauf an, wer von euch die höhere Grundinitiative hat. Ich hab einfach nichts für den Top-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich da jetzt erstmal den Vortritt lassen. Jens hat noch nicht gewürfelt, oder? Ich hab's nur noch nicht reingeschrieben. Ich hatte eine 19. Gut. Ja, ich hab mich dann für X-Men First Class entschieden. Ja, den habe ich noch nicht gesehen, deswegen. Der wäre es auch bei mir gewesen. Also den fand ich irgendwie rundum nett. So, also mich stört's jetzt auch nicht, wenn der irgendwie nicht so richtig mit den anderen Filmen hundertprozentig zusammenpasst. Also für mich steht der eigentlich auch eher allein, so ein bisschen. Aber sie haben sich auch wirklich Mühe gegeben, das zusammenpassen zu kriegen, so gut es geht. Ja, also ich fand's jetzt auch nicht, dass ich dachte so, das geht ja gar nicht. Aber wenn, wäre es mir, glaube ich, auch wurscht gewesen. Also so für sich fand ich den richtig gut. Ja, wenn man einen schlechten dritten X-Men-Film einfach ausblendet, dann passt er auch wieder. Ja, also ich fand, das war ja das Schönste daran, dass es ja nichts mit den anderen Filmen zu tun hatte. Mir haben die anderen alle nicht gefallen. Darum. Achso, doch, die ersten zwei fand ich auch gut. Also, ich muss sagen, der New Beginning, der war schon wirklich sehr schön. Das haben die gut hingekriegt. Aber ich bin noch gar nicht dran. Ja, also auf jeden Fall. Das macht ja nichts. Wenn was kommt, was man selber hat, kann man ja auch gleich dazu einhaken. Genau. Dann sparen wir uns Zeit. Jens. Ich hatte bis vor einigen Tagen auch X-Men First Class hier stehen. Und dann haben wir aber einen Film geguckt namens The King's Speech. Und den fand ich richtig gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Historisch zum Teil fragwürdig, wie ich jetzt mittlerweile nachgelesen habe. Aber schauspielerisch grandios. Und ich habe gelacht, ich war angerührt. Und mehr kann man von dem Film auch nicht verlangen. Ich hatte ja bereits schon irgendwie einmal kurz vorgestellt den Film namens Super. Das wäre eindeutig irgendwie mein bester Film. Der ist allerdings in Deutschland letztes Jahr gar nicht angelaufen, sondern wird es dieses Jahr auf Blu-ray erscheinen. Deswegen möchte ich ganz kurz auf den Überraschungsfilm für mich schlechthin eingehen, nämlich Planet der Affen Prävolution. Der Filmtitel ist so ziemlich das Bescheuerste, was sich irgendwie die deutsche deutsche Vermarktung hätte ausdenken können. Revolution oder Prevolution, wie sie es dann auch noch extra ausgesprochen haben, ist so meh. Das Interessante ist aber, dass der Film gut ist. Und damit hätte eigentlich auch gar keiner gerechnet, denn eigentlich waren die letzten Geschichten im Bereich des Planeta Affens immer relativ meh. Aber hier stimmt einfach alles. Selbst James Franco spielt mal etwas interessierter mit. Und man muss eindeutig sagen, dass Andy Serkis, der dort den Stück für Stück intelligenter werdenden Affen spielt, oder besser gesagt seine Computergeneration eingibt durch seine darstellerische Leistung, auch wieder brilliert. Andy Serkis hat ja bereits Gollum gespielt und King Kong gespielt und andere Affen und Kreaturen. Und Planet der Affenrevolution hat tatsächlich etwas, was man nicht erwartet hat, nämlich eine relativ intelligente Geschichte, die in sich ziemlich schlüssig bleibt und gleichzeitig eine interessante Geschichte erzählt, die auch tatsächlich als Prequel für die Planet der Affen-Filme aber für die alten kann. Aber ist das nicht wieder so eine wissenschaftsfeindliche Scheiße? Eine wissenschaftsfeindliche Scheiße? Ja, inwiefern? So von wegen, oh, wir dürfen da jetzt nicht dran forschen und das sind die Kosten, wenn wir zu weit gehen und bla bla. Also so ein Kram kann ich echt nicht mehr ertragen. Gar nicht mehr unbedingt, denn es gibt ja einen sehr, sehr guten Grund, warum dieser Wissenschaftler das Ganze macht. Und das, was er dort macht, hat ja, also ja, er überschreitet da die ethischen Grenzen und ähnlichen Kram. Aber es gibt eine sehr gute Motivation, die er dafür hat, nämlich sein an Alzheimer erkrankter Vater, den er letztendlich dadurch helfen will oder helfen kann. Aber ich hab den Film nicht gesehen, aber die Problematik dürfte dadurch jetzt nicht sein, oh, was haben wir getan, wir haben Monster erschaffen, sondern eher, dass mit diesen neuen Intelligenzen nicht menschenwürdig umgegangen wird und die dann deswegen den Aufstand machen, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, mit den Affen wird natürlich irgendwie viel umgegangen, fies umgegangen. Ja, was darf ich sagen, ohne wirklich zu spoilern? Nee, sonst lassen wir es vielleicht mal dabei. Ich meine, bisher habe ich immer so Umwege um den Film rumgemacht, aber vielleicht gucke ich ihn jetzt noch aber mal. Aber die eine Frage wollte ich noch gestellt haben, aber es ist schon die Vorgeschichte zu den alten Filmen. Also mit diesem unsäglichen Remake hat das gar nichts zu tun, oder? Er würde wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht so ganz mehr, erinnere ich mich an den Film mit Film von, wie hieß er noch, nein, also er kann sowohl für Charlton Heston funktionieren als auch für den Tim Burton Film, denke ich. Also gibt es keine direkten Rückbezüge, die jetzt sich auf den einen oder anderen festlegen. Er ist halt im Franchise drin und spielt lange genug vor den Filmen, die da folgen sollen. Er legt halt nur die Grundlagen, ohne dass er jetzt so zeigt, okay, jetzt hier könnte eine Affengesellschaft raus erwachsen, ja, aber das ja, ohne zu weit auch führen zu wollen, aber die alten Filme hatten ja so viele Teile, die danach kamen, da wurde die Geschichte ja anders erzählt, da gibt's ja eine Zeitschleife, dass die alten Affen dann in die Vergangenheit geraten und dadurch ihre eigene Entstehung irgendwie mitbefördern, also insofern ist das... Ja, das ist eindeutig hätte hier ich, nicht... Hätte mich auch gewundert. Also für mich gibt es nur das Planet der Affen Musical bei den Simpsons. Das ist für mich maßgebend. Also... Aber mal ehrlich gesagt, das ist nicht mehr lustig mittlerweile. Damals dachte ich noch, das kann's doch nicht... Also wie richtig absurd, aber mittlerweile würde ich das akzeptieren. Bei all dem anderen Kram. Okay, das schon. Was sind die Flops gewesen für euch im Kino? Ich hätte einen. Soll ich anfangen? Oder willst du? Ach so, ja, dann fang ich an. Flop ist vielleicht auch so viel gesagt, aber die Enttäuschung, die ich hatte, die auch ein bisschen abzusehen war, aber war der neue Conan-Film. Den fand ich kaum mehr als Mittel, weil klar, maßgeblich ist natürlich immer der gute alte Arnie-Film. Beziehungsweise es hätte ja auch mit einem neuen Film der Einspruch für einen solchen Film hätte ja auch sein können, sich mehr an die Buchvorlage zu orientieren. Aber ich finde, es ist beides nicht gelungen. Also der war ein mittelmäßiger Actionfilm, Fantasy-Actionfilm mit ein paar netten Szenen und sicher auch einen gar nicht so uncoolen Conan. Also der Conan selbst war ganz nett besetzt, aber also da war ich doch. Ja, also ich war nicht so häufig im Kino dieses Jahr. Das heißt, ich habe also die ganzen Remakes wie Das Ding und Conan und so, das habe ich alles nicht gesehen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob der letzte Tempelritter, beziehungsweise Season of the Witch mit Nicolas Cage in diesem Jahr, also 2011 startete, oder ob er schon 2010 gestartet ist. Es ist zumindest unterhaltsamer Trash mit Nicolas Cage. Es ist also ganz unterhaltsam für den Abend. Lief denn Transformers 3 in diesem Jahr? Der war nämlich auch scheiße. Aber ja. Hallo war der schlimm. Der war gewaltig. Also das, meiner Meinung nach wird jeder Teil schlechter. Ja. Wobei... Da muss ich widersprechen. Ich fand tatsächlich den dritten Teil besser als den zweiten. Der zweite war eine reine Werbegeschichte für den amerikanischen Militärkomplex. Der zweite hatte noch sowas wie eine Ansatzweise. Was der dritte? Also der dritte. Ja, der dritte hat den Vorteil, dass die Mondlandegeschichte am Anfang ganz witzig ist. Aber dann ist er auch nur ein Werbefilm fürs Militär. Ich sag mal, das, was am schlimmsten am zweiten Teil war, war, dass der Fokus noch auf den Eltern war und dass der Junge zum College geht und Gott, das war grauenhaft. Egal, das war auf jeden Fall auch scheiße. Und du warst noch gar nicht dran. Entschuldigung, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Brach aus ihm heraus. Ich habe noch nie einen Transformers-Film gesehen. Ja, das ist wirklich eine gute Sache, ja. Jetzt hast du was anderes gesehen, was du dieses Jahr wirklich schrecklich fandest. Lissandra ist doch dran. Aber ich glaube, wir haben denselben Film, Jens, oder? Okay. Achso, ich dachte, Lissandra ist noch. Ja, also beide die 20, wie könnt ihr das gleiche würfeln? Nee, die 20 hatten Roland und ich, aber Jens und ich haben denselben Film geguckt. Und zwar haben wir kürzlich Your Highness geguckt. Fantasy-Komödie. Ja, also im Trailer sah er ja soweit ganz nett aus und normalerweise ist es ja so, man guckt einen Trailer und dann denkt man, naja gut, die witzigsten Szenen waren im Trailer. Aber da haben sie es hingebracht, dass die Szenen im Trailer noch witzig wirkten und als sie im Film dann auftauchten, da war gar nichts mehr. Also da war einfach überhaupt kein Lacher drin. Also ich habe kein einziges Mal gelacht, nicht mal geschmunzelt in dem ganzen Film. Bitter. Also geht es dir da ungefähr so wie mir bei jeder einzelnen Tour unter Half-Man-Folge? Ja, die sind auch nicht witzig. Also jetzt mal ganz primitiv werden. Der Höhepunkt des Filmes war für mich der nackte Arsch von Natalie Portman. Sonst war da wirklich Zumindest konntest du den Film was abgewinnen. Insofern war es nicht ganz verbrechlich. Ja, aber wegen sowas gucke ich mir jetzt so einen Film auch nicht. Das glaube ich also, ja. Zumal die Szene auch recht kurz ist. Ja, da muss man abwägen, das stimmt. Also das ist so ähnlich wie bei Transformers. Die Dinger gehen auch. Die gehen 2,5 Stunden oder sowas. Also... Und da gibt es dann nur nackte Metallärsche. Ja, oder eben hier die, ich weiß nicht, wie die Darstellerin im dritten Teil heißt, die wurde ja dann verändert. Du meinst mit der hochgenähten Oberlippe? Ja, genau. Also es ist, naja, grässlich. Ist das nicht der Angelina Jolie? Ja. Nee, dieser Klon wurde ausgetauscht, weil er irgendwie judenfeindliche Witze gemacht hat oder sowas in der Art. Das war auch noch so eine seltsame Geschichte. Mel Gibson? Ja, Mel Gibson hat Shia LaBeouf's Frau gespielt. Ja, so war's, ja. Ich glaube, ich muss den Film doch mal gucken. Nee, die haben Megan Fox ausgetauscht gegen so ein Unterwäschemodel. Und ich hatte in irgendeinem Forum oder in irgendeinem Review hatte ich mal den Spitznamen Chessy McUseless gehört. Das fand ich ganz zutreffend. Okay, lassen wir. Ich bin schon wieder bei Transformers, obwohl ich gar nicht dran bin. Ja, doch, eigentlich wärst du fast dran gewesen, aber ich glaube, du bist durch, oder? Ja. Definitiv. Gut, dann mache ich noch mit einem weiteren Tiefschlag weiter. Und zwar für mich der schlechteste Film, weil ich einfach so viel von der Ware hatte, war Sucker Punch. Der kam auch letztes Jahr. Ja, der Film lief tatsächlich auch letztes Jahr. Irgendwo im April ist er angelaufen, meine ich. Und Der Film ist optisch die Wucht. Er hat tolle Ideen. Du gehst rein und du siehst dann irgendwie Samurais mit einer Gatling, siehst irgendwo ein Ork-Katapult, siehst irgendwelche Nazi-Dampf-Zombies. Das sind alles großartige Ideen. Wir haben den Trailer alle gesehen. Ja, also visuell toll. Nur die Geschichte und der Plot und die Charaktere, da ist nix. Ja. Die Hauptdarstellerin spielt die ganze Zeit wirklich apathisch neben sich, was gegebenenfalls sogar noch was mit dem Plot zu tun haben könnte, denn sie ist eigentlich irgendwie eingeliefert in eine Irrenanstalt und träumt das Ganze nur. Und Spoiler! Nein, das kriegt man relativ am Anfang mit. Es ist nicht die große Auflösung zum Schluss. Aber die große Auflösung zum Schluss ist so ziemlich die beschissenste Geschichte, die ich irgendwie je mitgekriegt habe. Denn das ist, da wird der Film sein Titel wirklich getreu, das ist ein Schlag in die Magenkuhle. Für jeden anstandsmäßig guckenden Zuschauer ist das wirklich eine fiese Geschichte. Also visuell großartig, man kann ihn sicherlich irgendwie als Bildschirmschoner gebrauchen, aber das war's. Okay. Was erwarten wir denn? War dann die Flop schon durch? Ich glaub, ja. Was erwarten wir denn? So alle im Chor? Hobbit! Der Hobbit. Hat jemand einen anderen Film? Ja. Das haben jetzt alle einen anderen Film genommen. Keiner will mehr den Hobbit gucken. Also ich will den Hobbit gucken. Ich auch. Also es geht ja nicht darum, dass ich ihn nicht gucken will. Ich habe nur einen anderen, auf den ich mich mehr freue. Die 220er sind okay. Durch. Genau. Dann bin ich. Ja, mal vorweggesetzt, also 2012 ist so viel an neuen coolen Filmen, da musste ich auch einfach auswürfeln. Und es ist dann geworden bei mir, ja, der Avenger-Film. Der wird vielleicht, höchstwahrscheinlich wird er eine totale Katastrophe, aber ich will die alle zusammen auf dem Bildschirm sehen. Und dann reicht mir das auch als Bildschirmschoner, glaube ich. Ja, und Joss Whedon führt Regie. Ja. Ach, eigentlich muss es gut werden, aber ich fürchte, es wird trotzdem nicht toll werden. Aber trotzdem freue ich mich so dermaßen drauf, wie ein kleines Kind. Okay, bei mir sind zwei Dinge. Das eine kommt aber nicht im Kino, sondern hoffentlich bald ist es in meinem Briefkasten. Das im Kino freue ich mich auf den Batman-Film. Darum. Also 2012 wird wirklich großartig. Prometheus startet ja auch noch, aber... Ja, unbedingt. Ja, muss gut. Man alle nennen, ja. Jetzt nimm nicht alles vorweg, jetzt bin ich raus. Okay. Das ist toll! Was mich hoffentlich bald im Briefkasten erwartet, ist die Verfilmung des Flüsse aus dem Dunkeln, The Whisperer in Darkness, von der H.P. Lovecraft Historical Society, die auch schon den Cthulhu-Film gemacht hat. Hast du den direkt in dort bestellt? Bitte? Hast du den direkt in USA? Genau, den habe ich bestellt, beziehungsweise wir hatten eine Sammelbestellung gemacht. Und der müsste eigentlich demnächst hier eintreffen. Und da freue ich mich schon ziemlich drauf. Denn. Ja, berichte mal. Also das denn diesmal ist es ein Tonfilm. Also der erste war ja ein Stummfilm. Und jetzt haben die es mit Ton gemacht. Und die Geschichte ist einfach auch sehr schön. Werde ich von berichten. Das war's schon bei mir. Ja, ich hatte mir eine größere Liste aufgeschrieben. Also neben dem Hobbit ist es natürlich auch The Dark Knight Returns. Der Trailer davon ist auch einfach irgendwie der Hammer. Ich bin auch arg gespannt, ob die Kontroverse, die jetzt gerade irgendwie existiert, ob man tatsächlich Bane verstehen kann oder nicht, auch noch ausgeräumt werden kann. Aber The Dark Knight Returns ist auf jeden Fall für mich einer der Favoriten nächsten Jahres. Das wäre so tatsächlich fast auf Platz 1, wo ja dann wohl auch dann doch der Hobbit landen muss. Knapp dahinter ist tatsächlich Prometheus. Einer. Ja, die anderen wurden ja schon alle vorgestellt. Ja, dann reicht das ja. Hast du denn eine Ahnung, worum es bei Prometheus geht? Ich? Ja. Ja, ich nämlich nicht, denn es hat bisher noch keiner was von dem Plot gehört. Ja, aber gut. Aber es ist ja... Wissenschaftler fliegen irgendwo hin und dann passiert was Schlimmes. Ja, perfekt. Ja. Ich war nur von dem Trailer irgendwie auch sehr, sehr angetan, weil er wirklich so 1:1 aussieht, wie der Trailer damals für Alien aussah. Ist schon sehr, sehr klasse. Und Ridley Scott-Filme sind immer ihr Geld wert. Okay, würfeln wir neu. Wir kommen zu den Serien. Wir haben neu gewürfelt. Roland darf jetzt mal anfangen. Ja, bei mir ging es ganz schnell. Ich habe in diesem Jahr erstmals The Big Bang Theory entdeckt und bin sehr begeistert. Batzinga! Genau. Ja, weil es genau so ist es. Ne? Also wir alle würden uns, wenn wir eine große Zeitmaschine hätten und einer da den Hebel drückt, genauso verhalten wie die. Also es ist so lustig, weil es wahr ist. Ja. Okay. Ja, sehr viel mehr brauchen wir, glaube ich, nicht großartig zu sagen. Dann machen wir einfach mal Popopok Jens, Popopok Jens, Popopok Jens. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das hast du jetzt echt nicht verstanden? Nee. Knock, knock, Penny? Knock, knock, Penny? Ach so, okay. Ich war schon in Westeros. Ja, Game of Thrones, mehr muss ich nicht sagen. War für mich das Fernsehereignis des vergangenen Jahres. So hast du irgendwie immer gar nicht gewirkt. Also das war, für mich ist diese Serie das beste Fantasy, was es, ich sag mal, auf Zelluloid oder was auf was auch immer das mittlerweile gebrannt wird und aufgenommen wird, existiert. Also das geht nicht besser. Das ist unglaublich gut. Ja. Hast du die Bücher denn angeschaut? Ja, natürlich. Also ja, okay. Ganz fantastisch. Also ganz groß. Ich war unheimlich, unheimlich angetan davon, dass die Serie so so getreu den Büchern verfilmt wurde. Also das ist wirklich sehr schön. Und die Charaktere sind alle toll. Also da gibt's eigentlich ganz wenig. Da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber noch reden. Mhm. Also da gibt's so viele tolle Szenen. Unter anderem Littlefinger ist eine, also hat mir in den Büchern schon immer sehr gut gefallen. Aber das führt zu weit. Da kann man mal ein Special drüber machen. Erstaunlicherweise schließe ich mich da jetzt auch einfach an. Ich habe Game of Thrones auch sehr, sehr genossen letztes Jahr. Wenn ich noch ein oder zwei Serien hinzufügen dürfte, weil wir jetzt alle Game of Thrones hatten. Ich gucke im Moment ein Uralt-Klassiker, Babylon 5. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da gab's die Gilt aber nicht unbedingt als 2011er-Jahrgang. Das ist wohl wahr, ja. Das ist aus den, Babylon 5 geht immer. Aus den 90ern. Also es ist unglaublich gut. Ja. Das ist ja, also ja. Die Tricktechnik ist grauenhaft, aber die Figuren, die Handlung, das ist ja unfassbar gut. Ganz toll. Sie können nach Sahadum fliegen, aber sie werden sterben. Ja, also, mein Gott, also was ist da? Und also ich habe das damals im Fernsehen, habe ich irgendwann mal so 2-3 Folgen oder so gesehen, aber das ergibt ja vollständig Sinn. Also ich bin noch nicht durch und die ganzen Anspielungen schon in den ersten Staffeln auf spätere Dinge, ganz großartig, ganz toll. Und das andere ist The Wire. The Wire habe ich auch dieses Jahr erst angefangen. Das will ich unbedingt auch mal gucken. Es steht so lange auf meinem Amazon-Wunschzettel schon. Kaufen lohnt sich. Ganz toll. Auch ganz toll. Nee, es geht nicht um Schenken, es geht darum, wann wir es gucken können. Hallo Hörer, also wenn ihr mir noch was Gutes tun wollt. Ne? Aber ich bin schon wieder übersprungen worden. Ach, Entschuldigung. Ja, ich wollte nämlich was anders machen und hab Game of Thrones nicht genommen. Was? Ich habe Game of Thrones bei dem, auf was ich am meisten warte. Da mache ich jetzt, bringe ich jetzt schon mal vor. Nee, weil ich finde, jetzt geht die Handlung ja erst richtig los. Also da bin ich jetzt richtig, richtig gespannt, was sie so mit einigen, wenn einigen. Schmeißt kommt, du alles durcheinander, Sandra. Von denen wir, ja, ich weiß, von denen wir wissen, was kommt. Aber das hat jetzt thematisch gerade gepasst. Nee, und deshalb habe ich gedacht, ich nehme Dr. Who. Dr. Who gut. Ei. Ja, das war letztes Jahr auch wieder sehr, sehr. Und ich mag auch die ganze Geschichte um River, mag ich einfach. Also Doctor Who ist das, worauf ich mich im nächsten Jahr am meisten freue. Ja, ich weiß, ich hatte das auf Jens Liste gelesen und dachte, ha, ich mach's andersrum. Ihr seid vielleicht zwei Spalter. Männer kommen vom und ja. Frauen. Ne? Männer mögen Game of Thrones, Frauen mögen Doctor Who. So. Beides nicht gesehen, find's trotzdem lustig. Sind wir jetzt durch mit was wir toll finden? Ja. Ich glaube, Daniel war doch, noch nicht doch, nee, doch, ich hatte Daniel mich vorgedrängt. Daniel hat sich überall reingeschmuggelt. Ich habe mich einfach so vorgedrängt. Okay, dann haben ein paar Leute noch was mit, auf was sie sich freuen. Sandra und ich ja nicht mehr. Die Flops haben wir noch. Ach ja, die Flops. Ich glaube, ich bin immer am Anfang, kann ich nichts benennen. Also dazu habe ich auch zu wenig geguckt. Jens? Torchwood Miracle Day. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt. Ich find's ja wirklich nicht toll. Also ich weiß nicht, was das soll. Nee, also gib mir gar nichts. Nee, also ist auch mein Flop. Also nach Children of Earth wahrscheinlich konnte man da ja auch nichts mehr besser machen, aber diese Amerikanisierung jetzt von Torchwood, nee, ist nicht mein Ding. Was ich dabei irgendwie immer gedacht hatte, war letztendlich, sie haben eine einzige Story, die sie eigentlich irgendwie sinnvollerweise in einer Doppelfolge gepackt hätten. 10 Folgen daraus zu machen. Ja. Wird mit ein Problem sein da dran, ja. Meine Flop-Serie ist aber eine andere britische Serie, nämlich Outcasts. Eine britische Sci-Fi-Serie, unter anderem mit Jamie Bamber, die in Südafrika gedreht wurde und die um die Besiedlung eines anderen Planeten geht und dann allerdings irgendwie gerade auf diesem Planeten vor allen Dingen viel großartige Intrige und ähnlichen Spaß bieten soll, erinnerte teilweise so ein bisschen an diese uralte Steven Spielberg-Serie Earth 2. Aber Earth 2 hatte noch einen Plot. Oder besser gesagt, Outcast hatte zwar auch so etwas wie einen Plot, aber das war eigentlich eher mehr vorgespielt. Es hat mit den ganzen Charakteren nicht funktioniert. Es waren keinerlei Charaktere, mit denen man sich irgendwie reinversetzen konnte oder die ansatzweise liebenswert wären oder nee, die Serie lohnt sich wirklich nicht und es wird auch aus gutem Grund nicht fortgesetzt. Ja, bei mir war es im Grunde nichts. Also ich versuche dann die schlechten Sachen zu meiden. Was ich angefangen hatte, waren irgendwie hier The Cape, aber das war ganz grauenhaft. Schade eigentlich. Also die erste Folge war sogar noch ganz witzig, aber dann wurde es immer schlechter. Unter anderem, wem es aufgefallen ist, der Junge hat immer dasselbe Comicheft gelesen. Es muss ein ganz trauriges Kind gewesen sein. Es gab nämlich nur eine Ausgabe The Cape. Das war es eigentlich schon. Ja, was erwarten wir denn? Hatten wir Sandra übersprungen? Nee, ich hatte mich doch Jens angeschlossen. Ah, so, ja. Dann der Ausblick. Ja, muss Roland. Ich dann ja jetzt wohl Game of Thrones sagen, aber das hätte ich auch so gesagt, weil ich das natürlich mitbekommen habe, dass es da irgendwie eine ganz tolle Serie gibt, die man unbedingt gucken muss. Und die Bücher habe ich natürlich, soweit ich sie gelesen habe, auch sehr, sehr gern gelesen und großartig gefunden. Deswegen wird das wohl mal dran sein. Ansonsten gucke ich Serien ja mehr so nach DVD-Erscheinung auf Deutsch und da freue ich mich ein bisschen auf die vierte Dexter-Staffel. Jens, wie sieht es bei dir aus? Ich hatte ja schon gesagt, Doctor Who. Ich freue mich nächstes Jahr auf Doctor Who. Wie Ach ja, stimmt. Das dauert zwar noch bis zum Herbst, aber ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Um jetzt mal nicht sowas wie Game of Thrones oder Doctor Who oder andere wiederkehrende Sachen zu nennen, ich bin gespannt auf die neue Serie von J.J. Abrams, nämlich Alcatraz. Ist mal wieder eine seltsame Mystery-Serie, in der unter anderem Sam Neill mitspielt als Hauptrolle. Und für die Lost-Alumnis ist Jorge Garcia, also Hurley, in einer Hauptrolle zu sehen. Auch das freut mich wieder. Es war eindeutig der liebenswerteste Charakter von Lost. Und die Serie spielt auf der gleichnamigen Gefängnisinsel oder mit der Gefängnisinsel. Und es geht offensichtlich um Zeitreisen und andere Sachen. Sehr viel mehr ist bisher noch nicht bekannt. Startet jetzt im Januar in den USA. Wann sie bei uns kommen wird, weiß ProSieben demnächst. Okay, dann, da ich jetzt nicht auch noch Game of Thrones sagen möchte, sie müsste eigentlich schon angelaufen sein, die neuen Folgen von Sherlock. Mhm. Ja. Die haben aber letztes Jahr schon noch angefangen, oder? Haben schon letztes Jahr angefangen? Nein. Nein? Okay. Nee? Nein. Am 1.1. Okay. Ist die zweite Staffel gestartet. Ich meine, es sind ja nur 3 Folgen oder 4. Ich glaube 3. Insofern. Kommt auch ganz fix auf DVD in ein paar Wochen. Richtig. Schon. Also, ja. 24. Januar, glaube ich. Also, da freue ich mich schon drauf. Ja, ja. Das stimmt. Ja, ich auch. Auch wenn ich ja das viktorianische Setting mehr mag, aber das ist trotzdem eine gute Serie. Dafür hast du ja House of Silk dann. Richtig. So, das war's. Ja, aber die Serie ist wirklich großartig. Ja, gut, haben wir dann TV abgefrühstückt? So, im nächsten Teil von unserem Jahresrückblick werden wir uns dann den ganzen spielerischen Dingen zuwenden. Bis dahin, spielt schön weiter.